Hier ist Antenne Düsseldorf. Guten Tag, ich bin Danny Hopper und das sind unsere Themen. Katalanische Regierung ist abgesetzt. Schulz will Neuanfang der SPD. Und das Wetter windig und bewölkt um 10 Grad. Es ist 11 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf. Nachrichten. Spaniens Ministerpräsident Rajoy will die Hängepartie um die Katalonien-Krise jetzt so schnell wie möglich beenden. Seit dem Morgen ist die Regionalregierung in Barcelona offiziell abgesetzt. Stattdessen hat Rajoy jetzt die Amtsgeschäfte übernommen. Thomas Müller berichtet aus Barcelona. Plötzlich geht es Schlag auf Schlag. Katalonien hat nun offiziell keine autonome Regierung mehr. Für die nächsten Wochen wird die Regierung von Madrid ausgelenkt. Wie die Katalanen darauf reagieren, ist noch unklar. Auch ist noch offen, ob der katalanische Regierungschef und seine Minister so einfach ihren Platz räumen werden. Sicherheitshalber hat die spanische Regierung deshalb wohl auch die beliebte katalanische Regionalpolizei, die Mossos, unter ihrer Verantwortung genommen und die Chefs entlassen. Am 21. Dezember soll es Neuwahlen geben und damit wieder eine autonome Regierung. Die Jamaika-Sondierungen sind zuletzt ins Stocken geraten. SPD-Chef Schulz hat deshalb schon Neuwahlen im Blick. Sollte Jamaika scheitern, werde die SPD trotzdem nicht in eine große Koalition eintreten. Das sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Manja Borchert hat die Einzelheiten. Martin Schulz betont, dass die SPD die Entscheidung für die Opposition im vollen Bewusstsein der Konsequenzen getroffen habe. Er will seine Partei jetzt erstmal inhaltlich und organisatorisch neu aufstellen. Man dürfe nicht so tun, als sei das schlechte Wahlergebnis ist bei der Bundestagswahl nur ein Betriebsunfall gewesen, sagt Schulz. In Hamburg stellt er sich heute der Parteibasis. Mit hunderten SPD-Mitgliedern aus dem Norden will er über Konsequenzen aus der Wahlschlappe diskutieren. Es ist die erste von insgesamt 8 Regionalkonferenzen. Der britische Billigflieger EasyJet kauft 25 Maschinen von Air Berlin. Außerdem sollen bis zu 1000 Piloten und Flugbegleitern Stellen angeboten werden. Das hat EasyJet bestätigt. Die neuen Mitarbeiter würden in den kommenden Monaten eingestellt, heißt es. In der Nacht hat Air Berlin endgültig seinen Flugbetrieb eingestellt. Die letzte Maschine landete um 23.45 Uhr am Flughafen Berlin-Tegel. Empfangen wurde sie von vielen bisherigen Mitarbeitern, Bodenpersonal und Schaulustigen. In rund 6 Wochen beginnt der Mammutprozess zur Love Parade-Katastrophe mit 21 Toten. Aus Platzgründen findet er in einem Messesaal in Düsseldorf statt. In diesen Minuten stellt das Landgericht Duisburg dort die Räumlichkeiten vor. Angeklagt sind 6 Mitarbeiter der Stadt Duisburg und 4 Mitarbeiter des Veranstalters. Ein Gutachten der Staatsanwaltschaft stützt nach Angaben der Rheinischen Post die Vorwürfe der Opfer, dass die Katastrophe durch massive Planungsfehler verursacht wurde. Und das waren die Nachrichten mit Danny Hoppe. Danke, Danny. Und das ist der Antenne Düsseldorf Wetterservice. Dichte Wolken nach wie vor über unserer Stadt. Und das wird sich auch im Laufe des Tages nicht ändern. Die Sonne hat kaum eine Chance, sich durchzusetzen. Da schafft es eher der Regen, dann bei 12 Grad. Morgen freundlicher, ein Mix aus Sonne und Wolken. Bei 13 Grad weht dazu aber ein ordentlicher Herbstwind. Knapp 10 Grad aktuell am Zoopark in Düsseldorf. 10 Grad auch an der Loretto-Straße in Unterbilk. Der Antenne Düsseldorf Verkehrsservice. Eine Meldung von der A3, eine Staumeldung, und zwar Kölner Ring, Köln Richtung Oberhausen, zwischen der Ausfahrt Köln-Mülheim und Leverkusen Zentrum staut es sich auf 3 Kilometer. Gute Fahrt. Antenne Düsseldorf am Wochenende. Die Jacke-Zeit, die steht wieder vor der Tür. Heute in 2 Wochen, am 11.11. um 11.11 Uhr, da erwacht der Hoppeditz und dann geht's auf in die neue Session. Auch für unser designiertes Prinzenpaar Carsten Gossmann und Yvonne Stegel. Und die beiden sind gleich bei mir im Studio und dann sprechen wir mal über die Vorbereitung und die Emotionen vor der Kürung am 17. November. Ich bin Claudia Monreal. Schönen guten Tag zusammen. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots, I've got no roots.

von 80 Millionen. Antenne Düsseldorf in Ihrem Radio an diesem Samstag und heute genau in 2 Wochen und genau vor allen Dingen in dieser Minute um 11.11 Uhr startet mit dem Hoppeditz Erwachen die neue Karnevalssession. Regiert in diesem Jahr von Carsten Gossmann und Yvonne Stegel, die am 17. November dann zu Prinz Carsten II. Und Venezia Yvonne gekürt werden. Jetzt sind Sie aber erstmal bei mir im Studio, Carsten. Wie laufen die Vorbereitungen und sag mal, an was muss da eigentlich alles gedacht werden? Ja gut, ich habe angefangen natürlich mit meinem Ornat, weil das braucht, glaube ich, am längsten. Dauert natürlich, um das auszumessen, aussuchen, wie man es haben möchte, länger, kürzer, wie da die roten Lackschuhe dazu aussehen, ob man überhaupt Lackschuhe haben möchte. Also das ist das, was wahrscheinlich am längsten dauert. Und dann kommt natürlich auch noch der Orden dazu, den wir ja auch relativ früh mit anfangen konnten, der auch schon eine Produktion ist. Wie hattet ihr bei dem Orden Hilfe? Habt ihr das alles selber gemacht? Ja, also bei dem Orden, der ist ja entworfen worden von Markus Lüppertz und der Kontakt ist hergestellt worden von Karl-Heinz Schmeke. Und da sind wir natürlich sehr, sehr froh, dass wir ja so einen namhaften Künstler als Designer für den Orden haben. Das ist natürlich was ganz Spezielles und ja, der Orden sieht auch wirklich gut aus. Ihr werdet es ja dann sehen nach der Kürung. Der Carsten hatte eben schon die Kleidung angesprochen. Die ist für die Venezier natürlich auch immer sehr wichtig. Und im Gegensatz zu den Prinzen brauchen die Venezier natürlich auch immer eine größere Auswahl an schönen Kleidern. Wie sieht's da bei dir aus? Auf welchem Stand bist du da aktuell? Ja, also da bin ich auch schon seit dem Sommer dran. Bin schon auf der Suche gewesen nach Kleidern. Und ja, ich denke, im Endeffekt werden es so 6 bis 7 Kleider sein. Im Moment habe ich schon 5 Kleider, die auch schon fertig sind, geändert sind jetzt. Und ja, ich denke mal jetzt im Laufe der nächsten 2, 3 Wochen werde ich noch mal 1, 2 Kleider mir aussuchen, damit ich dann wirklich genug Kleider auch für die Session habe. Und passend zu den schönen Kleidern hast du dir aktuell auch schon den Schmuck ausgesucht. Wie sieht's da aus? Ja, das ist natürlich super. Wir waren gerade bei Zen Diamonds und von denen werde ich ausgestattet mit Schmuck und es ist ganz toll. Ich kann mir zu jedem Kleid den passenden Schmuck aussuchen, dass es wirklich perfekt abgestimmt ist auf die Kleider und auch auf die Frisur, dass es wirklich rundherum perfekt ist. Jetzt haben wir es gesagt, es sind genau noch 3 Wochen bis zur Kürung. Wie ist der Grad der Aufregung? Immens. Also ich glaube, von Tag zu Tag steigt der Pegel der Aufregung immer mehr, der Pulsschlag wird schneller. Ich glaube, das ist nur zu toppen, dann wirklich am Tag der Kürung. Wenn man dann wirklich im Raum sitzt, wartet, dass man jetzt endlich reingehen kann, das ist schon eine unglaubliche Aufregung, die momentan herrscht. Wird es komplett eine Überraschung sein, wie die Kürung abläuft oder habt ihr schon ein paar Details bekommen? Wir wissen noch gar nichts. Also wir wissen, dass wir eine Rede halten. Also mehr wissen wir nicht. Wir lassen uns auch gerne Überraschungen. Das wird sicher eine große Überraschung werden im November, am 17. ganz genau. Da werden die beiden gekürt zu Prinz und Venezia, der Landeshauptstadt Düsseldorf. Und Antenne Düsseldorf wird die beiden natürlich begleiten. Just to get close to you, could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't. No matter what I do, I'm no good without you. try just to get close to you. Could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste. Es ist kalt, es regnet, die Sommersachen müssen weggepackt werden. Und mit dem besten Mix wird auch jeder graue Tag ein bisschen bunter. Wir haben mehr Abwechslung. Und alle aktuellen Hits. Wir haben viel erlebt. Eine Geschichte, die uns ewig bleibt. Der beste Mix im Herbst. Nur bei Antenne Düsseldorf. Die aktuelle Aldi-Angebotsvorhersage. Schinkenschnitzel, die XXL 800-Gramm-Packung dieses Wochenende zum Aldi-Preis von 4,49 Euro. Jeden Tag besonders. Einfach Aldi. Psst. Während Sie sich gerade auf die Straße konzentrieren müssen, machen 36% unserer Fahrgäste einfach ein Nickerchen. Besser und günstiger als selber fahren. Pendeln Sie jetzt mit der Monatskarte für Bus und Bahn. Alle Infos unter bahn.de/umsteigen. Wenn Samen Böhmann Ilberts sich um ihre Zimmerpflanzen und den Garten kümmert und ihre Pflanzen sprechen könnten, dann hörte sich das so an. Diese Pflege tut wirklich gut. Meine Äste sind fachgerecht beschnitten. Unser Ungeziefer ist weg. Und von mir der Tulpenzwiebel gibt's jetzt 20 Stück für 3,95. Wenn es um Ihre Pflanzen und den Garten geht, fragen Sie Samen Böhmann Ilberts in der Altstadt oder Gartencenter Ilberts in Kaiserswerth, damit Ihre Pflanzen gut über Sie sprechen. Heute fällt der Startschuss der Decathlon-Filiale in Düsseldorf. Kommt zu unserer sportlichen Eröffnung und lasst euch von unserer Auswahl begeistern. Decathlon. Über 70 Sportarten. Ein Store. Ab heute neu in Düsseldorf. Italien in Bestform. Designersofas, Tische, Stühle und Betten zu absoluten Bestpreisen. Und noch besser, bis 4. November bestellt, garantiert und kostenlos vor Weihnachten geliefert. Hus Perfekt Düsseldorf, Immermannstraße. Die gehen einfach immer. Nach einem stressigen Arbeitstag, als leckere Mahlzeit für meine Kinder oder an einem gemütlichen Abend mit den Mädels. Ob herzhaft gebraten oder leicht als Salat. Maultaschen gehen immer. Bürgermaultaschen gehen einfach immer. Das kann nur P&A. Der ganz neue Nissan Qashqai. Voll ausgestattet für nur 21,4. 6.000 Euro günstiger. Streng limitiert. Jetzt im Autozentrum P&A. Nissan für Düsseldorf. Automeile höher Weg. Die tierischen Angebote von Fressnapf sind los. Keine Sorge, die tun nichts, die wollen nur sparen. Bei uns finden Sie jetzt alles, was Sie für die Sicherheit Ihres Hundes im Dunkeln benötigen. Reflektierende Westen, Leuchtleinen und vieles mehr. Zum Beispiel den Anyone Leuchtring ab 9,99 Euro. Nur noch heute in teilnehmenden Märkten. Fressnapf, was Tiere lieben. Das kann nur P&A. Der ganz neue Nissan Qashqai für 21,4. Und obendrauf echte 1.000 Euro Eintauschprämie für Ihren Gebrauchten. Da, da, da, da. Guck mal, Schatz, es ist gerade Mid-Season-Sale bei Reno. Da gibt's 20% auf... Schatz? Schatz? Mid-Season-Sale bei Reno. 20% auf alle bereits reduzierten Schuhe, Taschen und Textilien. Nur für kurze Zeit in deiner Reno-Filiale und im Reno-Online-Shop. Da, da, da, da. Reno, die behalte ich gleich an. Wecker sagt aufstehen. Kopf sagt liegen bleiben. Kalender sagt Hochzeitstag. Chef sagt Überstunden. Müdigkeit sagt Bett. Freunde sagen After Work. Ich sage einfach mal locker lassen. Do your thing. Der neue Seat Arona. Erlebe ihn selbst bei seiner Premiere am 4. November bei deinem Seat-Partner. Jetzt bei Gottfried Schulz, Professor Öhlerstraße 13 in Düsseldorf. Auf zur neuen Welt des Einrichtens. Die große Hardegg-Neueröffnung in Hilden. Schauen Sie vorbei und entdecken Sie die neue Welt des Einrichtens auf über 35.000 Quadratmetern. Mit noch mehr Möbeln, die genau zu Ihnen passen. Jetzt in Hilden. Mehr unter hardegg.de. Der neue Seat Arona feiert Premiere. Am Samstag, den 4. November bei Gottfried Schulz in Benrath, Professor Öhlerstraße. Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns. Mit tollen Aktionen und Top-Seat-Angeboten. Antenne Düsseldorf ist von 11 bis 14 Uhr vor Ort. Es wird ein toller Tag, vor allem für den Gewinner unseres Online-Gewinnspiels. Machen Sie mit auf antennedüsseldorf.de und gewinnen Sie den neuen Seat Arona für ein Jahr. Antenne Düsseldorf, Hitclick, Platz 3. Take a look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. New answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta hold on. And on and on and on. 'Cause we're gonna be we came for, and we couldn't want it anymore. Could never turn back now, got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff, through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. And I think they got it all wrong. We're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. Welshly Arms bei Antenne Düsseldorf, die Band mit Gänsehaut-Garantie. Und ein weiterer Meister des Herzschmerz-Songs ist zurück, Sam Smith. Sein neues Album, das kommt am kommenden Freitag. Und er hat jetzt noch einen Song schon daraus vorgestellt, Laura Pöss aus der Antenne Düsseldorf Musikredaktion. Und dieser Song ist Gänsehaut pur, meinst du, ne? Herzschmerz, Drama, Gänsehaut, alles drin in seinem Song Burning. I've been burning. Yes, I've been burning. Such a burden, this flame on my chest. Sam hat in einem Interview gesagt, das sei sein Lieblingssong von diesem Album. So ein persönliches Lied habe er einfach noch nie geschrieben. Und ja, es geht um Herzschmerz natürlich. Der Song ist nach einer Trennung entstanden und Sam meinte bei Twitter, als er diesen Song geschrieben hat, da mochte er sich selbst überhaupt nicht. Er habe sich einfach nicht respektiert. Das war wohl eine ziemlich schwere Zeit. Und ja, wenn der Ausschnitt, den wir gehört haben, schon Emotion pur war, dann gibt's dank eines Chorus zum Ende des Songs hin noch mehr Drama. Ja, das Album wird aufreibend, scheint mir. Am 3.11. kommt es endlich raus. Live können dann auch, kann man dieses Emotionsfeuerwerk sich dann anschauen in NRW. Denn Sam wird im nächsten Jahr am 28. April in Köln in der Lanxess Arena spielen. Karten sind da im Vorverkauf noch erhältlich. Und als Übergang spielen wir noch mal einen Titel aus seinem alten Album. Hier ist Sam Smith und Stay With Me. It's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Mein Name ist Matthias Esch und das sind unsere Themen um 11:30. Spanische Zentralregierung kündigt Neuwahlen in Katalonien an. In der kommenden Nacht werden die Uhren umgestellt und das Wetter, es bleibt herbstlich und meistens grau. Wissen, was wichtig ist. Jetzt. Antenne Düsseldorf. Nachrichten. Die spanische Zentralregierung hat, wie angekündigt, mit aller Härte auf den Unabhängigkeitsbeschluss Kataloniens reagiert. Ministerpräsident Rajoy erklärte die Regionalregierung für abgesetzt und das Parlament für aufgelöst. Er will nun, dass am 21. Dezember Neuwahlen in Katalonien stattfinden. Am Düsseldorfer Flughafen ist am Abend eine Ära der deutschen Fluggeschichte zu Ende gegangen. Mit der Landung einer letzten Air Berlin-Maschine gegen 23.30 Uhr hat die insolvente Airline den Flugbetrieb beendet. Unser Antenne Düsseldorf-Reporter Robert Jans war für uns gestern Abend am Flughafen und hat weitere Infos. Das war gestern Abend ein sehr emotionaler Abschied. Auf der Flughafenterrasse versammelten sich bereits ab dem frühen Abend hunderte Zuschauer. Unter ihnen waren auch viele Mitarbeiter der insolventen Airline. Nachdem gegen 23.30 Uhr die letzte Maschine aus Rom sicher auf Düsseldorfer Boden gelandet ist, wurden Passagiere und Crew von der Flughafenfeuerwehr mit großen Wasserfontänen und dem Applaus der vielen Zuschauer empfangen. Ein Moment, der vielen Menschen mit Sicherheit noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Mehr als 27 Jahre war die Airline am Düsseldorfer Flughafen aktiv. Minuten nach der letzten Landung einer Air Berlin-Maschine ist klar geworden, dass ein Teil des Geschäfts nun von der britischen Gesellschaft EasyJet übernommen wird. Bis zu 1000 Piloten und Flugbegleitern soll bis Ende Dezember eine Stelle angeboten werden. In der kommenden Nacht bekommen wir alle eine Stunde mehr Schlaf. Die Uhr wird eine Stunde zurückgestellt. Gegen die Zeitumstellung gibt es seit Jahren Proteste. In einer aktuellen Studie der DAK Gesundheit sprechen sich 3/4 der Befragten gegen die Zeitumstellung aus. Der Grund ist, dass immer mehr Menschen mit den Folgen zu kämpfen haben. Nach der Umstellung würden mehr als 1/3 der unter 30-Jährigen zu spät zur Arbeit kommen. Außerdem fühlen sich über 3/4 der Befragten schlapp und müde. Über die Hälfte haben nach der Zeitumstellung Schlafprobleme. Die Uhr wird heute Nacht von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt. Ab sofort können wir uns Tickets für das David Bowie Musical Lazarus im Düsseldorfer Schauspielhaus sichern. Am 30. Januar gibt es eine Vorabpremiere, 2 Tage später eine öffentliche Probe. Danach folgen die eigentlichen Aufführungen. Das Stück ist laut Schauspielhaus äußerst beliebt. Außerdem wird es im Frühjahr ein besonderes Gastspiel geben. Am 9. und 10. März haben wir die Gelegenheit, Hamlet von William Shakespeare zu sehen, aufgeführt vom Staatsschauspiel Dresden. Alle Infos zu den Stücken und alle Termine finden Sie auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de bei den Nachrichten. Und das waren die Meldungen. Die Infos zum Wetter kommen jetzt von Claudia Monreal. Und der Blick aus dem Studiofenster zeigt, der Himmel ist dicht bewölkt und so bleibt es heute auch den ganzen Tag über. Später dann auch mal mit Regen und 12 Grad in der Spitze. Morgen kommt dann die Sonne auch mal wieder raus. Dazu aber auch ein kräftiger Herbstwind bei 13 Grad. Montag ein Mix aus Sonne und Wolken bei nur noch 11 Grad. Aktuell 10 Grad hier an den Shadow-Arkaden und die werden auch am Kamperacker in Holthausen gemessen. Der Antenne Düsseldorf Verkehrsservice mit einer Staumeldung von der A3 Kölner Ring Köln Richtung Oberhausen zwischen der Ausfahrt Köln-Mülheim und der Ausfahrt Leverkusen-Zentrum. Dort 3 Kilometer. Gute Fahrt. Antenne Düsseldorf am Wochenende. Mit Claudia Monreal und der Spitze der Hit-Click-Charts. Zunächst den Platz 2, Chainsmokers featuring Coldplay und Something Just Like This, gefolgt von der 1, Alle Farben featuring Yannick und Little Hollywood. Einen schönen Samstagmittag mit uns. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list, but she said, where'd you wanna go? For somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. She said, where'd you wanna go?

extra lange, extra sparen. Heute und Montag bei Knuffmann. Bis zu 20% Rabatt auf Möbel und Küchen und 10% extra Rabatt auf fast alles. Auch Boutiqueartikel, Heimtextilien, Leuchten und Teppiche. Und das am Montag sogar bis 22 Uhr bei Knuffmann in Neuss. Mehr unter knuffmann.de. Die größte Beauty- und Parfümerie-Welt Düsseldorfs erleben. In der Galeria Kaufhof auf der Kö. Neuer Glanz, mehr Auswahl, neue Trendmarken wie MAC, Urban Decay oder Jo Malone und den einzigen Sephora-Shop Düsseldorfs. Viele Angebote im ganzen Haus. Düsseldorfs größte Beauty- und Parfümerie-Welt. Jetzt bei Galeria Kaufhof auf der Kö. In Ihrem Radio, und falls ich heute etwas lauter spreche, dann liegt das daran, dass ich seit gestern ein ziemliches Rauschen auf den Ohren habe. Ich habe nämlich meine kleine Tochter zum Harry Styles Konzert ins Palladium nach Köln begleitet. Das ist der ehemalige Sänger der Boyband One Direction. Und als erstes bin ich schon mal ordentlich in Ohnmacht gefallen, als ich die Schlange gesehen habe. Ungelogen, diese Schlange vorm Palladium war mindestens 1 Kilometer lang. Und die Ersten müssen da auf jeden Fall schon ziemlich früh da gewesen sein. 10 Uhr morgens und wir waren im hinteren Mittelfeld. Wir haben unglaubliche Storys gehört von Leuten, die seit Montag da waren. Wir dachten auch, 10 Uhr morgens, da wird man vielleicht weiter vorne sein, aber alle sind begeistert halt. Die ganz vorne, die waren in so Rettungsdecken eingemummelt, so in Schlafsäcken richtig, das war unglaublich, ja. Unfassbar. Fast ausschließlich übrigens natürlich Mädels. Alle so zwischen 14 und 24 Jahre alt und alle wollten ihn. Und um 21 Uhr, da kam der Harry dann endlich und damit natürlich auch ein nicht enden wollendes Kreischkonzert. Was mich dabei so ein bisschen geschockt hat, war, fast niemand schaute direkt auf die Bühne, um den 23-jährigen Briten zu sehen, sondern alle durch ihre Handykamera. Das war wirklich unfassbar, aber mitgesungen haben sie trotzdem alle ganz schön. als gestern Abend im Kölner Palladium und ich muss mich jetzt erstmal wieder erholen. Man ist schließlich nicht mehr die Jüngste. Hier ist Harry mit einem Song, wo die Hütte gestern auch ordentlich gewackelt hat. Hier ist Kiwi. She walked away through a cheap pack of cigarettes. Hard liquor mixed with a bitter intellect. And all the boys, they were saying they were into it. Such a pretty face on a pretty neck. She's driving me crazy. But I'm into it. I'm kinda into it. It's getting lazy. I think I'm losing it. I think I'm losing it. Der kann nicht nur balladen, der kann auch richtig rocken. Harry Styles mit Kiwi hier bei Antenne Düsseldorf. Wie geht es weiter im Katalonien-Konflikt? Die Lage, die spitzt sich immer weiter zu. Kevin Zimmer, das ist auch gleich bei uns nochmal Thema. Genau, Madrid hat die Regionalregierung in Katalonien abgesetzt. Puigdemont ist also offiziell nicht mehr Regierungschef in Barcelona. Er selbst hat sich aber jetzt mit seiner abgesetzten Regionalregierung nochmal im Parlament getroffen und will das weitere Vorgehen besprechen. Jetzt frage ich mich natürlich, was will er besprechen? Er scheint ja nichts mehr entscheiden zu können. Der Mann ist entmachtet, ja. Wir hören gleich, wie die Lage aktuell in Barcelona ist. Was sagt beispielsweise auch die EU dazu oder die deutsche Regierung? Und wie läuft das jetzt mit den Neuwahlen in Katalonien? Vor Weihnachten soll ja noch gewählt werden. Bleibt sehr spannend, sprechen wir gleich drüber. Klärt Kevin Zimmer gleich nach 12. Ich bin Claudia Monreal und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Samstag. Machen Sie es gut. Tschüss. Made a wrong turn once or twice. Dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, displaced, misunderstood. Miss knowing it's all good. It didn't slow me down. Mistaken, always second guessing. Underestimated, look I'm still around. Pretty, pretty please, don't you ever, ever feel you're so mean, so mean. When you talk, when you talk about yourself, you were wrong. so I swallow the fear. The only thing I should be drinking is an ice cold beer. So cool in line, and we try, try, try, but we try too hard, and it's a waste of my time. Done looking for the critics, cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Exchange ourselves, and we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah! Endlich bei Lidl. Freitag und Samstag mega Angebote. Heute gebrüllt von Emil aus Prien. Braune Champignons, 250 Gramm, 19% billiger, nur 88 Cent. Und M&M's, verschiedene Sorten, 213 Gramm, 31% billiger, nur 1,99 Euro. Lidl lohnt sich. Auf zur neuen Welt des Einrichtens. Feiern Sie mit uns die große Hardeck-Neueröffnung in Hilden. Die neue Welt des Einrichtens auf über 35.000 Quadratmetern. Und das Beste? Alle anderen Hardeck-Häuser feiern mit. Mit fantastischen Neueröffnungsangeboten, die genau zu Ihnen passen. Also schauen Sie jetzt vorbei. Mehr unter hardeck.de. Mit Volldampf voraus. Preisoffensive bei Edeka Rhein-Ruhr. Heute Pfanniknödel halb und halb, die 200-Gramm-Packung und Hack Apfelrotkohl, das 700-Gramm-Glas, für jeweils 88 Cent. Dazu frische Minutensteaks aus dem Schweinerücken, je ein Kilo, nur 5 Euro. Und Blumenkohl der Klasse 1, je Stück nur 85 Cent. Jetzt nur bei Edeka Rhein-Ruhr. Wir lieben Lebensmittel. Die Frankfurter behaupten, die Erfinder des Hotdogs zu sein. Ich hab den Hotdog erfunden. Aber erzählen Sie das mal in New York. Come on, it's our thing. Oder in Schweden. Nee. Geh fort, du Babsack. Yeah, right. Wir haben ihn nicht erfunden, dafür aber unschlagbar lecker gemacht. Der neue McDonald's Hotdog. Hammer, Ihre Nummer 1 für Raumgestaltung. Hallo ihr, ich bin die Tina. Ich suche einen, der alles kann, der es mir bringt, der bei mir verlegt, der nett zu mir ist. Ausmessen, verlegen, nähen und dekorieren. Wir machen das. Hammer, Ihre Nummer 1 für Raumgestaltung. Es ist wieder Framstag bei Penny, das heißt schon am Freitag sparen. Diese Woche à la Care Garden, verschiedene Sorten, die Packung für nur 1,49 Euro. Und frische Ente aus Deutschland, das Kilo für nur 3,99 Euro. Und auch am Samstag gibt's à la Care Garden für nur 1,49 Euro. Und frische Ente für nur 3,99 Euro. Also am Framstag erstmal zu Penny. Er ist wie gemacht für Jochen. Das war so einfach. Klasse. Wie gemacht für Karin. Ich habe die Raten festgelegt und fertig. Oder wie gemacht für Jens. Das mit der Ratenpause hat mich echt überzeugt. Er ist einfach der wie für Deutschland gemacht Kredit. Jetzt schon ab 2,45% effektivem Jahreszins. Der wie für mich gemacht Kredit der Targobank. Targobank. So geht Bank heute. Mehr Infos auf targobank.de oder in Ihrer Filiale. Die Targobank ist Deutschlands beste Filialbank 2017. Ausgezeichnet vom Euromagazin. Die Samstagskracher bei Netto Markendiscount. Jetzt kommt was für mich? Ja, viermal Kinder Maxi King, je 35 Gramm. Lecker. Oder fünfmal Kinder Joghurtschnitte, verschiedene Sorten, je 28 Gramm. Nochmal lecker. Jeweils für? 2 Euro? Nee, für nur 87 Cent. Dann geh doch zu Netto. Der Geschmack, der Preis, wow. Genießen Sie Ihren Lieblingscafé Gala von Iduscho. Jetzt zum Aktionspreis. Zum Beispiel Gala Kaffee Creme. 1000 Gramm nur 7,99 Euro statt 11,99 Euro. Gala von Iduscho. Warm. Kalt. Kälter. Noch kälter. Schlimm kalt. Ganz schlimm kalt. Oh, Eisfüße! Nie wieder Eisfüße mit den Innogy-Heizideen. Ohne Anschaffungskosten und ganz einfach. Jetzt informieren auf innogy.com. Energie wird Innogy. Spar dich jetzt bei Kaufland XXL reich. Zum Beispiel mit Iglo Backfischstäbchen. Die XXL-Packung mit 728 Gramm für nur 3,49. Und K-Klassik Apfelsaft. 1,5 Liter für nur 69 Cent. Kaufland. Gute Woche. Mehr heiße Tipps unter innogy.com. Oder besuchen Sie uns direkt vor Ort. Antenne Düsseldorf.